Colette, vertrau mir und komm mit mir auf die Reise, um Tethiala zu retten. Das Mana, das die Welt am Leben hält, geht zur Neige. Es lauern viele Herausforderungen auf uns. Doch ich beschütze dich, keine Sorge. Zumindest, naja, nach dem Interview. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews. Diesmal bei mir Patrick Bär. Er hat unter anderem Hauptrollen in Filmen wie Life of Pi, Boyhood oder auch Serien wie Bates Motel. Aber auch in Anime ist er zu hören als Nice aus Hamatora oder Lloyd aus Tales of Symphonia. Hallo Patrick. Hallo, hallo. Ja, wir starten direkt durch mit der ersten Frage, die wie immer lautet, du kannst dir fast schon denken, wie bist du zum Synchronsprechen gekommen? Der Klassiker. Das ist bei mir, kam das so, ich habe als Kind gedreht, also ich habe relativ früh mit dem Drehen angefangen. Und manchmal passiert es, dass man beim Dreh mit dem Ton nicht klarkommt, beziehungsweise der Ton nochmal im Studio nachsynchronisiert werden muss, weil zum Beispiel, keine Ahnung, das Mikro ausgesetzt hat an der Stelle, aber man unbedingt die Szene so braucht oder weil es aus technischen Gründen nicht anders ging. Und deswegen haben wir damals die eine Szene nochmal aufgenommen, da war ich 9. Und habe da Rainer Gerlach kennengelernt, der auch Synchronregisseur ist und auch ein super Sprecher ist. Und der hat mich damals so ein bisschen weiter ins Synchron gebracht. Also er hat mich aufgenommen, das hat super viel Spaß bei ihm gemacht. Und weil Kinder, glaube ich, auch immer gebraucht werden beim Synchron, hat er mich so ein bisschen für andere Rollen auch mal besetzt. Und ich bin so ein bisschen reingekommen. Dann gab es ein Casting damals für eine Serie, die passend zum Kinofilm war von Der kleine Eisbär. Da gab es eine Serie von Kika. Da gab es ein Casting. Dann hat das geklappt. Dann habe ich die Robbe vom kleinen Eisbären gesprochen. Und so kam dann eins zum anderen. Also war diese Robbe deine erste Rolle mit 9 Jahren, oder wie? Ja, also die erste zumindest, an die ich mich so direkt noch erinnern kann, ja. Was fällt dir denn bei diesem Beruf persönlich leicht und was ist eher schwierig für dich? Was mir leicht fällt, ja, das, naja, ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Also es gibt Tage, an denen läuft einfach alles gut, du hast Spaß im Atelier, du hast tolle Leute, mit denen du zusammenarbeitest, du hast eine super Rolle, die du sprechen kannst, ein super Schauspieler, der dir ein tolles Original vorgegeben hat, dann fällt es eigentlich in der Regel auch schon leicht oder leichter. Und manchmal gibt es halt auch so Tage, weiß ich nicht, dann hast du einen Schauspieler, der dir halt nicht so viel im Original gibt oder es gibt eine Unstimmigkeit im Team oder so, das drückt dann so ein bisschen runter und dadurch wird es dann auch ein bisschen schwerer, in eine Rolle reinzukommen oder ja, manchmal liegt es auch an einem selbst und man denkt, ah, ich komm nicht ran an die Rolle, ich verstehe nicht, was er genau spielt und so und dann fällt es einem natürlich schwerer. Ansonsten, nee, das ist es so in dem Sinne. Also, dass das steht und fällt so ein bisschen mit den Rollen, die man bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Gäbe es denn dann Rollen, die du in der Vergangenheit vielleicht gerne mal gesprochen hättest, die jetzt schon gesprochen worden sind oder anderes, das du dir vorstellen kannst? Muss ich ehrlich gestehen, ich bin eigentlich ganz froh mit dem, was ich so spreche. Ist doch schön. Ja, klar, auf jeden Fall. Absolut. Aber wenn du so mal, also so die Frage an sich, was ich irgendwie, du meinst jetzt also quasi eine Serie oder einen Film, den man gesehen hätte, den man dann quasi selber gerne gesprochen hätte. Ja, wo du sagst so, Mensch, da hätte ich auch drauf gepasst. So, das hätte ich mir auch gut vorstellen können. So spontan nicht. Vielleicht werde ich es im Laufe des Interviews jetzt noch irgendwann reinschreien und sagen, ah, guck mal das. Aber so spontan? Nee, ich habe es manchmal, das, aber das wäre jetzt ein Spoiler. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Also ich darf es schon sagen, aber es wär, glaube ich, also diejenigen, die Gotham gucken auf Deutsch, und die noch nicht die zweite Staffel gesehen haben, die sollten jetzt mal kurz die Ohren zuhalten. Und es gibt in Gotham, spreche ich den Joker, beziehungsweise derjenige, der den richtigen Joker dann inspiriert. Der heißt ja. Jerome. Und das war so eine geniale Rolle. Und da habe ich mich richtig geärgert, weil der relativ früh dann auch gestorben ist. Oh. Da war ich echt traurig. Und sowas passiert halt schon mal, ja. jetzt können die anderen wieder zuhören. Aber ja, an sich, ich habe coole Sachen zu sprechen. Klar, es gibt auch Rollen, die jetzt nicht so genial sind, aber im Großen und Ganzen ist es ein toller Beruf. Gibt es denn dann so Rollen, wo du sagst, nee, das mache ich nicht oder das kann ich mir gar nicht vorstellen? Ich habe jetzt noch nie ein Porno synchronisiert. Ich glaube, ich würde es gerne mal einmal machen Ach, du würdest es gerne machen? Ja, aus Interesse mal, wie das ist. Ah ja, okay, aus Interesse. Aber nicht machen. Also es gibt die Situation, dass ich wieder auf dem Hacken umgedreht bin und gegangen bin, die gab es noch nie. Es gab manchmal Situationen, gerade es war so ein japanischer Film. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Ich glaube, Life of Conico oder so, glaube ich. Es war, World of Kanako. kann das sein? Ja, das kann Also ein sein. Realfilm. Ja, Und richtig. der ist ganz schön brutal. Ja, ist er. So Habe ich gesehen. mit okay. Der war schon hart. Der war der war grenzwertig. Also normalerweise gehst du ins Atelier, dann sprichst du und gehst dann raus und dann ist es auch durch das Thema und du fährst nach Hause oder zum nächsten Termin. Aber bei dem Film musste ich schon ordentlich schlucken und hab den Film irgendwie nicht 2, 3 Tage aus dem Kopf gekriegt, weil der war schon sehr krass. Im Sinne von blutig und böse. Auch psychisch gesehen böse. Aber an sich, dass ich eine Rolle nicht gesprochen habe, das ist noch nicht vorgekommen, nein. Hast du den Film denn auch mittlerweile komplett geguckt oder haben dir deine Szenen schon gereicht? Die haben mir schon gereicht. Nee, ich wusste noch Die nicht, haben ich dir gereicht. wusste auch jetzt gar nicht, dass der schon erschienen ist. Okay. Aber das hat mir, glaube ich, gereicht. Also ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert, mal nachzugucken, ob er erschienen ist. Dann können wir ja mal so ein bisschen über deine Rollen quatschen. Ja. Damit du auch mal nicht nur deine Traumrollen, sondern auch mal bei deinen jetzigen Rollen, mit denen du ja sehr zufrieden bist, hast du gesagt, ein bisschen was erzählen Die kannst. sind absolute Traumrollen. Ja. Du sprichst nämlich in letzter Zeit auch bei einigen Anime mit. Ein Großteil der Community sind Anime-Fans. Du sprichst in Tales of Symphonia oder Hamatora. Wie stehst du denn allgemein zum Genre? Ich bin ja eigentlich auch die Generation, die mit Anime aufgewachsen ist. Also, als ich nach Hause kam, lief Digimon oder Pokémon. Und da ging auch nichts dran vorbei, Und da ne? ging auch nichts dran vorbei. Also bei Digimon zumindest. Ich bin, das sage ich immer wieder gerne, aber ich bin absoluter Digimon-Fan von der ersten Staffel. Ein bekennender Digi-Ritter. Ein bekennter Digi, genau. Und da kam auch nichts dran vorbei. Also das musste sein bei mir damals. Von daher gehe ich, glaube ich, ganz anders ran. Also ich habe nicht viele Animes in meinem Leben gesehen, aber gerade so ich nenne mal das Standardrepertoire, würde ich es mal nennen, ist doch nicht an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, von daher bin ich sowieso Anime-positiv gesinnt. Sprechen wir mal über die Rolle als Lloyd Ja. in Tales of Symphonia. Wie hat sie dir gefallen? Na super. Lloyd ist, also sowieso Tales of Symphonia ist ein super Spiel. Der Anime ist auch wirklich schön geworden. Der ja auch, ich glaube, über 7, 8 Jahre hat es gedauert, bis alle Teile zusammen waren. Und die Figur ist sowieso cool. Erstmal natürlich Hauptheld, hallo. Mit einem Schwert, mit zweien sogar. Mit krassen Kräften und allem drum und dran. Ist super. Dann Liebesgeschichte mit einem süßen Mädchen, das gerettet werden muss. Auch super. Und ja, vor allem hat er auch noch ordentlich Schalk im Nacken und lacht, hat Spaß, macht Witze. Das ist herrlich. Macht super viel Spaß. Hat super viel Spaß gemacht, ihm zu sprechen. Und wenn er dann mal so richtig loslegt in seinen Kämpfen mit seinen zwei Schwertern, wie gehst du dann vom Mikro ab? Ja, ganz oder gar nicht. Mit deinen imaginären zwei Schwertern dann? Mit meinen ganz oder gar Ja. nicht. Entweder du gibst volle Kacke oder du lässt es mit dem Anime. Weil so ein Mittelding ich versuche mal so auf halb, weil ich mir die Stimme irgendwie nicht kaputt machen will, halte ich persönlich gar nichts von. Wenn, dann gibst du ordentlich Gas oder es besteht ja auch die Möglichkeit, solche Sachen am Ende eines Termins zu machen. So Schreisszenen, Kampfszenen am Ende des Termins zu machen, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt nicht noch 200 Takes oder 100 Takes oder 50 normale Sprachtakes danach aufnehmen, dann nimmst du es zum Schluss auf und gibst dann nochmal alles, dann bist du zwar heiser und am nächsten Morgen ist alles wieder gut. Das wäre der Idealfall. Ja. Ist aber noch kein Mikrofon zu Bruch gegangen. Bisher glaube ich noch nicht, nö, nö. Manchmal übersteuert es dann, aber das ist auch nicht schlimm. Dann mache ich halt noch einen. Wie war es denn dann, Nice aus Hamatora zu sprechen? Ein ganz anderer Charakter. Ja, wobei, also gut, ja, ist anderes Setting von der Serie her, klar. Aber Nice ist ja auch so ein teilweise sehr ernster und dann hat er immer so Momente, in denen er so völlig aus der Rolle knallt und irgendeinen blöden Spruch oder eine Bemerkung bringen muss. Von daher sind sich Lloyd und Nice gar nicht mal so unähnlich. Detektivserien finde ich cool. Und von daher hat Hamatora natürlich auch ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, der Cast ist ganz cool geworden, so der bei Hamatora dabei war. Ja, ist eine ordentliche Arbeit. Ne? Ja, Ja. doch, auf jeden Fall. Fand ich auch ganz cool. Außerdem bist du zu hören in einer Netflix-Anime-Serie, eine Anime-Serie, die von Netflix lizenziert wurde, die ziemlich außergewöhnlich daherkommt, Aijin. Wie hat dir denn speziell dieser Fall und eben deine Rolle zugesagt? Da muss ich erstmal, was mich, weil es hat mich doch ziemlich geflasht. Ich glaube, es ist ein Ja? anderer Animationsstil. Es ist nicht gezeichnet. Kann das sein? Nee, es ist so Cel-Shading ähnlich, ne? So 3D animiert so ein Also bisschen. mehr oder weniger wie ein 3D-Film, aber nur dann auf Zeichentrick nochmal gemacht. Also beziehungsweise auf Anime typisch, so, dass es so einen 2D-Effekt wieder kriegt. Ja? Oder nein? Ja, doch, Ja, würde ich schon doch. Okay. sagen. Dadurch, dass dieser andere Animationsstil eingesetzt wurde, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, die Figur wird lebendiger oder leichter, zumindest für mich als Sprecher zu greifen. Und von daher ging Ajin sogar noch leichter als ein Lloyd oder ein Nice zu sprechen. Also warst du schon erstmal so ein bisschen, ja, geflasht, konfus, so, was ist das jetzt wieder für eine Serie? Naja, Oder war es, sagen wir es mal anders, war es eine Herausforderung, das so umzusetzen? durch den Animationsstil meinst du? Ja, genau, so durch den Animationsstil. Ja, aber es ist sehr interessant. Also es ist halt wirklich, man denkt im ersten Moment, okay, es ist ein Anime, und dann guckt man nochmal hin und denkt, okay, irgendwas ist da anders. Irgendwas ist nicht so anime-typisch. Und ja, war was Besonderes auf jeden Fall. Wie stehst du denn dazu, wenn man in Anime-Synchros die Suffixe mit synchronisiert im Deutschen? So wie, San, Kun. nee, das funktioniert ja im Deutschen nicht. Der Nicht Meinung bin ich auch. unbedingt. Also ich meine, wenn jetzt jemand kommt mit dem Argument, ja, aber wir sagen ja auch Sir oder Mister in amerikanischen Serien, die dann in Deutschland laufen, ja, die haben ja auch das Setting in Amerika, aber das ist ja nicht damit gleichzusetzen, jetzt, oder, nee, echt nicht. Da sträubt sich mir alles. Ich glaube, das wird auch gar nicht mehr so oft gemacht, oder? Also es ist leider noch in einigen Produktionen doch zu hören. Ist schade, weil es ja auch deutsch wirken soll irgendwo, ne? Und das reißt es Ja, dann also immer wieder raus, es sei so. denn, es ist jetzt ganz speziell und auf Teufel komm raus immer wieder mit Japan verknüpft und japanischer Kultur, was ja durchaus bei Animes der Fall ist, aber halt nicht rund um die Uhr die ganze Zeit, meine ich damit. Nee, es wirkt immer wie ein Fremdkörper drin, finde ich. Ja. Muss nicht sein. Ich meine, dafür gibt es ja die japanische Synchro-Western halt, Ja, wenn es so eben. fixen möchte. Genau. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, eher so ein Ding, was später kam mit dieser neuen Anime-Welle, sag ich mal. Weil wer hätte zum Beispiel, wenn die es schon gemacht hätten bei Ghibli-Filmen, bei Chihiros Reise ins Zauberland oder sowas, da wären die Leute doch aus dem Kino gegangen, hätten gesagt, was war das denn jetzt so? Ja. Das hörte sich ja nicht gut an. Das stimmt. Also allgemein, sag ich mal, also die Leute, die halt nicht so Fans sind, für die ist das sowieso sehr fremd dann, ne? Ja, Und die ich können dann finde, damit nichts anfangen, ne? Das ist das Problem. so ist der Einstieg für viele Leute auch schwieriger, ne? Ja. Deutsch an sich macht ja den Einstieg dann leichter, ne? Wenn man jemanden dafür begeistern möchte oder so. Definitiv, ja. Ich sag, was ist das denn, Japanisch mit Untertiteln? Ja, nee. Ne, aber das Deutsche, das macht es dann ja irgendwo familiärer. Irgendwo eine gewisse Zugehörigkeit zu anderen Serien Absolut, ja. und das reißt dann leider wieder raus, finde ich. Anfang 20 und schon als Synchronregisseur tätig. Wie ist das denn so? Wie wird das denn überhaupt von Ü60-Kollegen aufgenommen, wenn sie unter deiner Obhut sprechen? Ist da die Arbeit professionell oder hattest du schon das Gefühl, man würde dich als blutjunger Regisseur nicht ernst nehmen? Die Frage ist ganz cool, weil ich mir die tatsächlich gestellt habe, bevor ich meine erste Regie angenommen habe. Und ich war sehr erstaunt, weil es in der Tat überhaupt keine Probleme damit gab. Es gibt wirklich kaum einen Sprecherkollegen oder Regiekollegen, der nach dem Motto, aha, du bist aber jung, was machst denn du schon da hinten, im Regiestuhl mit dem Argument kommt. Es ist vielmehr eine Offenheit, die man so bekommt von den Kollegen, Interesse. Wie gerade auch so eine Frage, wie das zustande kommt, dass man eben in so frühen Jahren schon Regie macht. Und bisher hatte ich keinen Kollegen, der die Arbeit verweigert hat, nur weil ich 23 bin. Genau. Aber wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du Regie führst? Naja, das sind mehrere Faktoren. Zum einen glaube ich, dass ich als Sprecher gar nicht mal so schlecht bin. Und zum anderen ist die Branchenlage sehr gut im Moment. Es gibt viele, viele Projekte, die gemacht werden müssen. Es gibt, klar, es gibt viele Regisseure auch, aber die haben auch alle sehr viel zu tun. Und so rückt quasi dann jetzt auch mal eine neue Generation nach. So wie ich, wie Christian Zeiger auch ja in dem Alter ist und der auch in die Regie jetzt nachgerückt ist. Und da werden uns sicher auch noch einige folgen. Und da hoffe ich auch, dass uns noch einige folgen. Und so ergibt sich das dann. Und dann habe ich, also ich habe schon vor 3, 4 Jahren mit dem Texten begonnen, also Dialogbuchschreiben begonnen und meine Erfahrungen gesammelt, weil für mich hat sich das damals angeboten. Ich habe da eine Serie in Belgien gedreht, vor der Kamera und wollte aber nicht vom Synchron weg und habe deswegen noch Dialogbücher zu schreiben angenommen und habe quasi meine ersten Dialogbücher geschrieben, während ich nicht in Berlin sein konnte, also nicht normal sprechen konnte, um noch ein bisschen im Synchron halt drin zu bleiben für die 2 Jahre, die ich dann in Belgien gelebt habe. Und ja, dann bin ich so beim Schreiben geblieben, bin dann, habe dann meine erste Zeichentrickregie gemacht für eine Disney-Serie, die relativ cool war, Boy Star hieß die. Und dann kam die nächste Serie dazu und dann kam die erste Realserie. Und jetzt kommt die zweite, die ich dann ab morgen anfange. Und bisher macht es mir super viel Spaß. So ganz in die Regie dann übergehen würde ich nicht wollen. Immer ein bisschen den Ausgleich haben, die Abwechslung haben, sprechen, Regie, auch mal schreiben. Und ich glaube, dann ist das ein ganz guter Plan so für die nächsten Jahre. Wie schwer ist es für dich denn als Regisseur, so eine Vorstellung zu bekommen von deiner Umsetzung, von deiner Interpretation einer Serie? Naja, du kannst ja. Gut, da gibt es jetzt viele, die mir da widersprechen, aber du kannst ja nicht komplett eine neue Interpretation des Ganzen machen. Also du kannst ja nicht wie Rainer Brandt alle 2 Sekunden einen Gag reinhauen. Auch wenn ich manchmal finde, dass er, der hat vor einiger Zeit mal ein Interview gegeben und meinte, man muss sich mal wieder ein bisschen mehr trauen im Synchron. Und ich finde auch, man sollte sich auch absolut mal wieder ein bisschen mehr trauen. Gerade was so im Fernsehen läuft an weiß ich nicht, Superhelden-Serien, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, weil ich auch gerade 2 Superhelden-Serien betreue, die sind im Original, in ihrer Sprache, in ihrer Wortwahl manchmal deutlich härter. Da haben dann sowohl die Sender als auch dann der Verleih, der dahinter steckt und dann eine DVD-Veröffentlichung plant, ein bisschen Schiss, okay, wir wollen jetzt keinen, weiß ich nicht, Wichser oder so möglichst rauslassen, solche Worte, solche Schimpfworte rauslassen. Ach echt, das wird gemacht? Okay, ist ja interessant, habe ich noch nie gehört in der Teilweise Form. ja, teilweise ja. Es sei denn, man hat mir nur Blödsinn erzählt, aber ich glaube nicht. Nee, und ich kann mir vorstellen, dass dahinter auch so eine Angst steht, wir wollen nicht eine Veröffentlichung haben, eine DVD ab 16, sondern wir wollen von der FSK eine Wertung ab 12 haben. Kann ich mir so vorstellen, weiß ich nicht, aber wäre zum Beispiel ein Grund. Ich glaube aber sogar, dass die FSK auf dem Original bewertet. Echt? Also, es sind ja beide Fassungen drauf, also. Es sind beide Fassungen drauf, aber ich meine, du könntest ja theoretisch, also wenn sie jetzt auf dem Original bewertet werden würde, dann könntest du ja alles Mögliche in die deutsche Fassung machen und diejenigen, die deutsche Fassung gucken, hätten ja dann die ganzen Schimpfworte drin, die nie bewertet wurden. Vielleicht müssen Sie sich auch beide Fassungen angucken dann. Oh Gott, ich möchte nicht bei der FSK arbeiten. Sind ja ewig beschäftigt dann. Ja, man weiß Gut, es ja, nicht. Also egal. manchmal entziehen sich die Bewertungen sowieso. Ja. Das ist. Ich glaube, die skippen da so teilweise und gucken mal kurz rein. Ach, da ist eine Blutfontäne. Ist ab 18. Ist ab 18, absolut. Ja. Oder wie viel Geld der Publisher dann so. Wo glaubst du, die sind bestechlich? Also ich weiß nicht, es gab da einen Fall bei EA, mit Dead Space. Die haben das 4-mal bei der FSK eingereicht. 3-mal hat es keine Freigabe bekommen und beim 4. Mal war es auf einmal ab 18. So. Ja gut, dann sind die... Dann also solche Sachen gibt es auch. Ja gut, das hat aber dann nichts mit Geld zu tun, sondern mit Nerven, glaube ich. Die hatten irgendwann keinen Bock mehr, die wussten, okay, wenn wir es jetzt nochmal zurückschicken, dann kommen die wahrscheinlich persönlich vorbei zum Quatschen oder so. Und ich glaube, dem wollten sie sich entziehen und haben dann gesagt, na gut, okay. Worauf achtest du denn, wenn du so eine Serie besetzt? Man sollte natürlich immer darauf achten, dass man möglichst nah am Original besetzt. Also das ist schon mal wichtig, dass die Stimmfarbe passt, dass man vom Klang, vom Alter der Stimme, und ich meine jetzt wirklich Alter der Stimme und nicht Alter des Schauspielers, weil da können manchmal Welten zwischenliegen, dass man da möglichst nah am Original ist und vor allem, dass man auch dann einen Kollegen hat, der schauspielerisch diese Rolle auch erfüllen kann. Weil nur gleich zu klingen ist halt nicht alles, ne? Wenn es eine komplizierte, total durchgeknallte Rolle ist zum Beispiel, ist es von großem Vorteil, wenn dann total durchgeknallter Sprecher vor der Röhre sitzt oder halt ein super Schauspieler, der sich da auch gut hineinversetzen kann. Das sind so die Hauptpunkte, nach denen ich besetze. Hast du denn komplette Freiheit oder heißt es oftmals, nee, das ist hier der Stammsprecher, der muss kommen? Das passiert schon doch immer mal wieder. Ich würde mir wünschen eigentlich, dass es öfter passieren würde, dass jemand mehr Wert auf Stammsprecher legen würde. Mhm. Da gibt es ja auch so einige Fälle in letzter Zeit. Okay, ja. Akte X. So, ja. Zum Beispiel. Nee, aber... Dragon Ball. Oh ja. Oh ja. Oh, hast du auch ja. So einen schlimmen Husten? Ja, ne? Oh, ja, furchtbar. Furchtbar. Nee, klar, das sind dann immer so, da gibt es Gründe und so, und da könnte man, glaube ich, ewig drüber diskutieren und was da jetzt stimmt und was nicht, naja. Man steckt leider nicht drin, ne? Nee, aber ich bin auf jeden Fall froh, wenn auch seitens des Kunden, also das ist ja meistens dann ein Redakteur, der dahinter sitzt und im Vorfeld schon guckt, okay, welche Rollen sind da drin, welche Schauspieler verkörpern diese Rollen und welche Sprecher oder beziehungsweise Synchronschauspieler haben diese Rollen im Deutschen dann schon gesprochen. Und wenn du da einen super Redakteur hast, dann sagt er auch, ja, guck mal, wie wär's denn damit und damit und mit dem und dem und da und hast du nicht gesehen. Und dann hast du schon viele Stammsprecher dabei und ich finde das echt cool. Natürlich gibt es manchmal auch Fälle, in denen mehrere gesprochen haben, eine Rolle, wenn es jetzt ein Schauspieler ist, der jetzt nicht in jedem Kinoblockbuster oder in jeder Serie vertreten ist, dann kannst du natürlich selber besetzen und dann kannst du natürlich auch gucken, wer passt super drauf. Vielleicht passen auch alle super drauf, dann gibt es teilweise ja auch ein Casting für die Hauptrollen bei einer Serie oder bei einem Film. Ist mir jetzt auch aufgefallen beim The Revenant, da spricht ja Tobias Kluckert nicht den Tom Hardy, weil er ja so eine etwas weichere Stimme hat und weil Tom Hardy halt so einen ganz harten Kerl verkörpert, wo man dann so eine richtig harte, böse Stimme irgendwo erwartet. Ja. Du, bei mir gab es den Fall, ich habe, oh Gott, wie hieß denn der gute... Der von Wir sind die Millers. Will Poulter. Danke. Wunderbar. Bitte. Ey. Sehr gut. Danke. Hab recherchiert. Genau, den habe ich ja gesprochen in Wir sind die Millers. Und da habe ich einfach, das hat ganz gut drauf gepasst einfach. Der war leicht bekloppt, leicht doof, naiv, perfekt. Genau, das bin ich auch. Und das hat dann auch sehr gut drauf gepasst und hat super viel Spaß gemacht. Dann war er jetzt bei Maze Runner. Danke. Auch. Hey. Bitte. Schon beim zweiten Mal geholfen. wunderbar. Bei Maze Runner, da habe ich den ersten Trailer gesprochen und wir haben uns alle angeguckt und dachten, na. Dann habe ich es nochmal ein bisschen tiefer versucht, aber im Endeffekt saß ich stimmlich nicht mehr drauf. Ich konnte nicht die Tiefen herholen, die er irgendwo, weiß ich nicht, hergeholt hat aus irgendwelchen Untiefen. Hatte der auf einmal so eine brummige, fiese Stimme, die konnte ich nicht bedienen. Und das war zum Beispiel auch ein ganz klarer Fall. Dem hätte ich niemals das geben können, was er im Original hatte. Und dann ist es zum Beispiel auch klar, dass man da mal jemand anderen ranlassen muss an die Nummer. Aber dann wurdest du bei Maze Runner für einen anderen Schauspieler besetzt, ne? Ja, so passiert's. Kommt vor, ja. Es gibt halt viele Gründe für Sprecherwechsel. Jetzt etwas kontroverser die Frage, aber wie stehst du denn so zu höheren Gagenforderungen und Umbesetzungen aus finanziellen Gründen? Es ist ein schweres Thema. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass die Gagen sich mal etwas verändern, weil sie doch sehr niedrig sind, verglichen mit dem, was sie mal hatten beispielsweise. Wenn man Inflation mit einberechnet und allem drum und dran. Mehr Geld ist immer besser. So, sagt jetzt der Kopf im ersten Moment. Ich denke mal, wenn es allgemein, wenn wir als Sprecher oder als Synchronschauspieler allgemein das Gefühl hätten, man würde unsere Arbeit mehr wertschätzen, würde es deutlich weniger Probleme bei diesen Gagenverhandlungen geben. Weil eine Serie, die in den USA ausgestrahlt wird, 24 Stunden später in Deutschland ausgestrahlt werden soll, bei denen es heißt, okay, der Sprecher ist krank geworden, wir müssen die Folge aber unbedingt morgen senden, Oha. krallt uns einen anderen, holt uns einen anderen Sprecher, der soll es machen. Das ist eine Nichtachtung. Das ist Definitiv. Eine Frechheit, es ist mies gegenüber uns und unserer Arbeit und dem, was eigentlich dahinter steht, weil es ist im Endeffekt noch Kunst, was wir da machen. Und es ist eine künstlerische Arbeit, die wir da abliefern. Wenn die länger dauert, ist so. Und die Zeit hatten wir früher auch. Klar, das hat sich alles verändert. Die Fans wollen nicht mehr warten, Monate oder Jahre, bis eine Serie in Deutschland erscheint. Aber das kann ich voll und ganz verstehen. Aber teilweise heißt es, okay, die Serie kommt auf den Sender, wir müssen sie unbedingt jetzt aufnehmen. Das geht nicht. Ja, wie, es geht nicht? Na, der Sprecher ist im Urlaub. Ja, okay. Ja, umbesetzen. Oder der Sprecher ist krank. Oh, umbesetzen. Und das passiert leider in letzter Zeit immer, immer häufiger. Und das ist echt eine Riesensauerei. Was könnte man denn machen, um sowas, um dem entgegenzuwirken? Ja, ich meine, ja, Tempo runterfahren, klar, aber dann haben wir wieder das Problem. Gut, wenn du eine Serie produzierst, also eine Synchronisation machst für eine Serie und das Material kommt echt so spät, dass der Dialogbuchautor nur noch, weiß ich nicht, 1 oder 2 Tage hat, um das Dialogbuch von 45 Minuten fertig zu machen. Da fängt es ja schon an. Es ist ja nicht nur Sprecher, weißt du, es geht ja durch alle Gewerke. Dann muss eigentlich die Synchronfirma in dem Moment sagen, halt, wie sollen wir denn da Qualität abliefern? Aber das Problem ist, dass die Synchronfirmen sagen, ja, schaffen wir alles. So kommt es zumindest an bei uns arbeitenden Gewerken direkt quasi an der Quelle im Atelier, die Leute. So kommt es bei uns an, weil ich habe das Gefühl, viele Sachen werden einfach nur so mit Schlucken dann akzeptiert und dann versucht man das irgendwie hinzubiegen und es funktioniert auch irgendwie immer. Und das ist das Problem. Weil die Zeit wird immer knapper. Und irgendwie wird es doch immer wieder deutsch. Ah ja, dann ist das ist hier eine falsche Aussprache vom Namen. Na gut, muss jetzt so über den Sender gehen, machen wir dann für die DVD-Veröffentlichung noch ein Retake, dann wird es nochmal neu eingemischt und dann ist es für die DVD-Veröffentlichung dann der richtige Name. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja eigentlich schon bei der Ausstrahlung das fertige Produkt so haben und so, dass wir auch mit einem guten Gewissen das ausstrahlen lassen können. Und solange die Produzenten, die Synchronproduzenten, also die Synchronfirmen, das immer annehmen und oftmals akzeptieren, dass der Kunde eben mit diesen krassen Deadlines diesen Druck ausübt, kommen wir da gar nicht, weil wir als Sprecher können jetzt streiken, wie die Amerikaner das gemacht haben oder so. Es wird aber nichts bringen, weil wir da viel stärker noch uns vereinen müssen im Sinne von Berufsverband. Wir haben ja verschiedene Berufsverbände, aber da fehlt einfach noch der Rückhalt, ist quasi die Mitglieder, weil ein Verband ist nur so stark, wie die Mitglieder sind, beziehungsweise wie viele Mitglieder ein Verband hat, und da muss ich noch einiges tun. Oder vielleicht auch, welchen Rang die Mitglieder haben. Ja, in der Branche. Klar, natürlich, das auch, ja. Aber in erster Linie ist wichtig, möglichst stark zu sein. Und stark in einem Verband hast du halt durch viele Mitglieder. Viele Stimmen, die dahinter stehen. Viele Leute, die dieses Problem, was ja existiert, auch bemängeln. Es gibt sehr viele, die reden darüber. Und es gibt sehr viele, die sagen genau das 1:1, so wie ich sage. Es gibt aber sehr wenige, die was daran ändern wollen. Beziehungsweise die wirklich aktiv dann irgendwas versuchen. Und das ist schade. Okay, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, das tief in die Materie eindringt. Absolut, das könnte noch ewig so weitergehen. Nochmal zurück zur Regie. Mhm. Kannst du mit denn auch unter der Regie von anderen noch so unvoreingenommen synchronisieren wie vor deiner Tätigkeit? Oder hattest du schon mal das Gefühl, der Regisseur arbeitet so nicht nach deiner Art und Weise, wie du es gemacht hättest, und bei dir wäre es vielleicht ganz anders verlaufen? Ja, es gibt schon, klar, es gibt Regisseure, die arbeiten nicht nach dem gleichen Muster, wie ich arbeite, aber das ist ja auch das Tolle daran, dass jeder eben ein bisschen anders daran geht an die Sache und seine eigene Arbeit hat und sein eigenes Herangehen an ein Projekt, und das ist ja eher schön, dass nicht alle wie eine Maschine arbeiten. Das unterscheidet ja auch die Arbeit von Kollegen zu Kollegen. Du meinst jetzt im Sinne von, dass ich gedacht habe, okay, das ist eine komische Regie, was willst du jetzt von mir und sowas, so in dem Dreh? Na, oder dass du sagst von wegen, ey, der Take war doch richtig geil, warum nimmst du den nicht? Den hätte ich genommen. Ja, klar. Kommt immer vor, ne? Nee, also, immer mal wieder? Oder ja, gar nicht? Naja, klar. Also ich meine, ich bin zum Beispiel auch nicht der sauberste Sprecher. Ja? Und dann zischt es und klackt und schlonzt es dann im Take. Und ich denke mir, oh, das war so ein schön, das war saugeil gespielt. Und dann heißt es, wir haben nichts verstanden, Mann. Du hattest ein fettes Klecken bei wirklich drin. Dein I bei wirklich war ein Ü, wirklich. So wie die Berliner das gerne haben, war mit Fisch, Tisch, wirklich, Kirche und sowas. Und nach hinten raus, weiß ich nicht, hast du noch eine fette Nase drin gehabt bei nach Hause gehen oder so. Okay. Ja, Pech gehabt, musste halt noch eine machen. Wirst du gequält? Ja, das ist ja, quälen. Ich meine, es wird sehr gerne der Begriff quälen genannt im Atelier. Ich muss dich nochmal quälen, mach mir bitte noch eine. Aber ich glaube, niemand wird hier im Atelier wirklich gequält. Die Zeiten sind vorbei, in denen es Regisseure gab, die, oder Regisseurinnen gab es ja auch, die ihre Schauspieler so richtig schön fertig gemacht haben vom Mikro, um ihnen erstmal zu zeigen, wer der Boss ist. Sowas gibt es zum Glück fast gar nicht mehr. Du bist auch Schauspieler. Welche Drehs waren ganz besondere für dich? An sich ist jeder Dreh besonders in irgendeiner Weise. Allein durch das, was man erlebt, was man spielen darf. Aber was natürlich so auf lange Sicht im Kopf hängen bleibt, sind Drehs, die man über längere Zeiträume hatte. Also zum Beispiel Schloss Einstein von, wann war das? 2005 oder so bis 2007. Das war schon cool, weil man immer nach der Schule irgendwie dann abgeholt wurde, und dann haben wir in Babelsberg die Aufnahmen gehabt für Schloss Einstein und haben quasi immer nach der Schule gedreht bis spät abends. Und das war schon irgendwie cool. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und war auch irgendwie spannend, weil obwohl viele der Meinung waren, dass normalerweise die Noten dann abrauschen müssten bei einem Schüler, der nebenbei noch relativ viel dreht, hatte das genau das Gegenteil hervorgerufen, dass ich sogar in der Schule ein Ticken besser geworden bin, weil ich gelernt habe, besser mit Stress umzugehen. Und von daher war Schloss Einstein, es war sowieso cool, also hauptsächlich zu drehen mit Menschen, Kollegen in deinem Alter, war schon total lustig und hat total viel Spaß gemacht. Und dann kam ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch was Ähnliches, war Hotel 13, die Nickelodeon-Serie. Und die war halt spannend, weil wir die in Belgien gedreht haben. Das heißt, ich habe knapp 2 Jahre in Belgien gelebt, mit den Kollegen zusammen, auch in der WG und so. Das war auch ein cooles Erlebnis. Wie viel von diesen Erfahrungen am Set nimmst du denn mit ins Studio? Schon recht viel. Dadurch, dass ich ja jetzt keine klassische Schauspielausbildung gemacht habe. Oh Gott, hoffentlich hört das kein Kollege, der jetzt total erschüttert ist und mich nie wieder bucht, weil er denkt, nee, Quatsch. Ich nehme relativ viel mit. Dadurch, dass ich das Glück hatte, in jungen Jahren so viel zu drehen, kann ich viel von dem Schauspiel, das ich auch vor der Kamera einsetzen würde, vor Mikro einsetzen. Natürlich ist es jetzt nicht eins zu eins gleich und ist auch je nach Projekt und überhaupt Art des Projekts und der Zielgruppe unterschiedlich, wie viel man an Schauspiel einbringen kann. Aber im Prinzip würde ich schon sagen, ist es cool und das ist ein großer Vorteil, in jungen Jahren gedreht zu haben, wenn man dann auch als Synchronkind in dem Beruf bleiben will. Jetzt mal zu ein paar Realfilmrollen, beziehungsweise auch Serienrollen. Einer meiner absoluten Lieblingsserien, Bates Motel, bekam im Deutschen eine tolle Bearbeitung, wie ich finde. Man hört dich als Freddy Highmore, alias Norman Bates. Erzähl uns doch mal deine Einschätzung von der Rolle, der Serie und den Arbeiten daran. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du diese geile Serie gefunden hast. Was ja im Deutschen relativ schwer ist, weil die ja irgendwie mitten in der Nacht irgendwann gegen 0 Uhr oder so auf Vox ausgestrahlt wurde. Bates Motel ist eine super geniale Serie. Ist das, ja, man könnte sagen, Prequel zu Psycho. Und mit einem ganz genialen Schauspieler in der Hauptrolle namens Freddie Highmore. Das ist, wer den nicht kennt, das ist der Typ aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Und da kommt einfach viele coole Sachen aufeinander. Also die Atmosphäre ist total stimmig. Die Schauspieler sind grandios, wie ich finde. Vor allem die beiden Hauptrollen. Und es macht unglaublich viel Spaß, im Atelier zu sein. Und zu wissen, da hat sich im Original jemand sau viel Mühe gegeben und genau überdacht, was er wie und warum spielt. Und gerade wenn es so ein leicht durchgeknallter Typ ist wie Norman Bates, macht es unglaublich viel Spaß, solche Rollen zu spielen und eben dann das deutsche Pendant dafür zu geben. Und bisher, die Synchronarbeiten waren super. Die erste Staffel hat Martin Schmitz gemacht, mit sehr, sehr, sehr viel Elan, viel Liebe zum Detail, war sehr picky und genau das braucht so eine Serie auch, die sehr, sehr, sehr bis ins Detail feinfühlig im Schauspiel ist. Und das ist, glaube ich, ganz cool gelungen. Dann hat es Pierre-Peters Arnolds übernommen, der das genauso mit genauso viel Elan macht und mit genau dem gleichen Ehrgeiz die deutsche Synchro sehr nah an das Original zu bringen. Ja. Und von daher, es ist super. So eine Rolle, das ist, glaube ich, das ist der Grund, warum viele diesen Beruf ausüben, diese Rollen, bestimmte Charaktere, die man sieht, die Schauspieler bzw. die Rollen dann sieht und denkt, ja, das ist geil gespielt, das macht unglaublich viel Spaß zuzusehen und jetzt mal ran, jetzt mal Deutsch machen. Könntest du dir denn vorstellen, du hast gesagt, Freddy Highmore zu sprechen als Norman Bates macht dir eine Menge Spaß? Könntest du dir denn aus schauspielerischer Sicht auch vorstellen, den zu spielen, den Psycho? Ja, du, also muss ich mich da groß verstellen? Ich weiß es nicht, nee. Aber ich würde, na klar, also das ist eine Rolle, von der träumen, glaube ich, viele. Ich würde sowas unglaublich gern mal spielen. Wenn natürlich so ein krasser Schauspieler wie Freddie Highmore das schon mal vorgemacht hat, ist es natürlich schwer, da ranzukommen. Aber es wäre auf jeden Fall, würde mir unglaublich viel Spaß machen, sowas zu drehen. Wer die Serie noch nicht kennt, auf jeden Fall reinschauen. Bates Motel lohnt sich definitiv. Gibt es auch bei Netflix, oder? Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich glaube bei Netflix oder Amazon Prime. Ja. Online, irgendwo, beim Streaming-Dienst eures Ansonsten, Vertrauens. genau, die Blu-ray eurer Wahl einfach bestellen. Auch schön, Lohnt auch schön. sich. Wobei, nein, da muss ich warnen. Ach echt? Da muss ich warnen. Zumindest in der ersten DVD-Gesamtbox Blu-ray, sind die Tonhöhen verzerrt. Die Stimmen sind alle tiefer. Es klingt alles sehr einschläfernd. Genauso wie in Flash auch. In Flash Staffel 1. Kann ich auch nicht empfehlen. Haben sie die Tonhöhen nicht angepasst? Aber nur bei der ersten Staffel, oder? Ich glaube nur bei der ersten Season, ja. Okay. Schaut einfach rein, auf jeden Fall. Egal welches Medium, die Serie lohnt sich. Absolut. Eine weitere große Rolle war Pi Patel aus Life of Pi. Erinnerst du dich noch daran? Sehr gut, ja. Das war, da kamen viele Sachen aufeinander. Da war das, was ich erzählt hatte, da habe ich gerade in Belgien gedreht und auch gelebt. Ach, das war zur gleichen Zeit. Und das war zur gleichen Zeit, genau. Und wir haben quasi ich glaube, es waren 2 Wochenenden oder 3 die gesamte Rolle aufgenommen. Und also an Samstagen und Sonntagen. Und wir haben, also Krzysztof Ciepka ist eh ein Gott in der Regie. Und wir haben echt ewig dran gesessen, bis es genau das war, was wir wollten. Und haben keine Mühen gescheut, auch nah dran zu sein am Original. Im Sinne von, ich hing von der Leiter runter, wenn Suray Sharma dann von seinem Boot runterhing. Cool, richtig Method Acting. Wasser durch die Nase gezogen, damit das so klang, als wäre ich gerade ins Wasser gefallen. Ich habe unter dem Cuttertisch gelegen, damit der Hall genau so klang wie im Original. Ach cool. Ich habe auf dem Teppich gelegen, ich habe in den Teppich reingesprochen. Das war so krass und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, sowas kommt bald mal wieder, weil das wieder so eine Sache, genau dafür macht man eigentlich den Beruf, für solche krassen, schönen Rollen. Mhm. Ja, und auch ein guter Film. Absolut, vor allem mit dem schönen Ende, das wir jetzt nicht verraten werden. Nee. Ein weiterer, wie ich finde, sehr guter Film ist Boyhood. Hier leihst du der Figur Mason die Stimme seines jugendlichen Echs. Wie sieht's denn hier aus? Das war eine interessante Nummer, weil das ist ja ein Film, der ging über 13 Jahre, 15 Jahre im Original. Die haben ja immer so Jahr für Jahr immer nur ein paar Szenen aufgenommen. Ja. Und wir hatten dann quasi das Gesamtwerk. Jetzt haben wir natürlich nicht gleichzeitig mit denen angefangen zu synchronisieren. Das wäre natürlich noch klasse gewesen, ne? Das wäre echt cool gewesen. Wobei wenn man da Unterschiede in der Stimme hätte. Das hätte natürlich auch in die Hose gehen können, wenn ich zum Beispiel den als kleinen Jungen gesprochen hätte oder jemand anders und der dann stimmlich komplett in eine andere Richtung gedriftet wäre. Ja, klar. Dann hätte man natürlich, aber gut, aber es wäre auf jeden Fall auch spannend gewesen. Wir haben es jedenfalls dann als Gesamtwerk erst synchronisiert. Und es gibt ja, glaube ich, für Mason und für das Mädchen 3 Stimmen jeweils. Und so kannte ich ja auch nur das Ende vom Film, mehr oder weniger. Aber es ist auch ein ganz cooler Film. Man muss sich darauf einstellen, dass er so seine Ruhe hat, ja, und seine Längen. Ja. Und dass halt nicht groß was passiert. Aber das ist auch gut. Das ist eben dieser Film. Und das ist so, wie er ist. Ja, der zeigt einfach das Leben, das Erwachsenwerden. Also es ist ein wirklich guter Coming-of-Age-Film. Also der auch nicht nur diesen Kniff hat, über 12 Jahre gedreht worden zu sein, sondern er fängt das Leben so einfühlsam und wahrhaftig ein, finde ich irgendwie. Also sehr interessant. Sehr nachvollziehbar alles. Viele schöne Momente. Absolut. Also der Patrick wird nur auf gute Filme besetzt, ihr merkt das schon. Nee. Gab es denn wirklich mal aus einem Projekt, wo du sagst, nee, also würde ich mir niemals geben, ganz schlechte Schauspieler, grauenhaft, können wir hier auch in der Synchro nichts mehr rausholen, Sharknado 3, keine Ahnung, sowas. Ich habe in Sharknado gesprochen. Ach, ja gut. Ja. Und? Ich habe im zweiten Sharknado gesprochen. Und? So Trash, wenn sie wissen, dass sie Trash machen, ist es ja gut. Ja. Boah. Lieber in einem guten Trash-Film mitmachen, als in einem schlechten Blockbuster, in einem richtig schlechten Blockbuster. Aber ich glaube, dass du hast mehr Spaß dann dabei. Also, ich weiß nicht. Kann ich mich jetzt äußern, ohne verklagt zu werden? Ich glaube schon, oder? Es gab diesen Film, Stormhunter heißt der, glaube ich, im Deutschen. Ja, ja. Den haben die ja ernst gemeint. Ja, stimmt. Als ich dann den Gesamtfilm auf DVD mir angeguckt habe, habe ich ihn, glaube ich, nach Viertelstunde ausgemacht. War ich echt... Du hast dir eine DVD davon gekauft? Ja. Du warst vom Klappentext so überzeugt, oder was? Nee, kann man absetzen. Gut. Also, naja, nee, aber lieber in Sharknado mitmachen und sich totlachen drüber, als in Into the Storm und sich wundern, was das überhaupt dann für ein Film ist. Ich meine, das beeinflusst jetzt nicht unbedingt die Arbeit im Atelier, weil meine Arbeit ist die gleiche. Ja. Ich nehme ab und versuche eben genau das im Deutschen wiederzugeben. Mhm. Aber ja, es gibt schöne Filme und es gibt halt auch so, oder genau, es gibt ja auch krasse Filme, wie diesen Kanako, Life of Kanako. Ja, stimmt, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, richtig. Genau, genau. Wenn das jetzt eine Serie gewesen wäre, wäre es schon recht grenzwertig gewesen. Okay. Jetzt mal weniger grenzwertig und sogar, wie ich fand, überraschend lustig war, wir sind die Millers, da sprichst du Will Poulter. Mhm. Wie schwer ist es denn eigentlich so auf Knopfdruck witzig zu sein? Du hast ja insofern den Vorteil, dass bei einer Synchronisation jemand schon dir zumindest die richtige Richtung gibt, lustig zu sein. Wenn man es ganz gut abnehmen kann, wird es sehr oft im Deutschen auch witzig. Wenn man es nicht gut abnehmen kann, könnte das unter Umständen auch witzig werden, aber eher in die falsche Richtung. Mhm. Ansonsten auf Knopfdruck lustig sein. Ich weiß es nicht, für mich ist es insofern eher Spaß als Arbeit, eine Komödie zu synchronisieren, weil ich auch sehr gerne Komödien gucke und als Typ auch relativ lustig drauf bin, so den lieben langen Tag. Weil wenn du keinen Spaß bei der Arbeit hast, dann kannst du es auch sein lassen. Und ja, von daher, Wir sind die Millers ist halt als Film super lustig. Mhm. Ich war wirklich auch sehr überrascht, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und ja, also so vom ersten, ja, vom Namen her und so, denkst du dir, okay, 0815, ist ja so ein typischer 0815-Klischee-Komödien, amerikanischer Film. Aber es sind doch schon coole Lacher drin. Ja, muss man sagen. Mhm. Und du hast ja gesagt, da hattest du so das Gefühl, dass du zur Rolle gepasst hast, zu dem Will Poulter. Und dass das dann richtig. Bei einer anderen Produktion so gar nicht mehr der Fall war. Also richtig, konntest genau, du dich da schon wirklich deutlich besser reinfuchsen, sozusagen. Absolut, absolut, genau. So, jetzt kommen wir zu einer Rolle, zu der du hoffentlich viel zu erzählen hast, weil es ist eine Rolle aus einer meiner wirklich absoluten Lieblingsserien. Und zwar Californication. Dort hast du einen Charakter gesprochen, der, ja, ich sag mal, in die siebte Staffel, in die finale Staffel, nochmal so ein bisschen neuen Schwung reinbringt. Und zwar Levon. Wie ist das, so einen durchgeknallten Charakter zu spielen? Und wie viel Laune hat es gemacht, ihn zu sprechen? Jetzt hau mal raus. Der Schauspieler ist der Hammer. Californication ist eh eine coole Serie. Also das muss man ja erstmal so als... Hättest du jetzt was anderes gesagt, hätten wir das Interview auch unterbrochen. Okay, Glück gehabt. Nee, Quatsch. Californication ist eine super Serie. Der Schauspieler ist super. Ich habe seinen Namen zwar nicht parat gerade, aber das wirst du dann bestimmt jetzt einblenden. Guck mal, ich mache dir extra Arbeit. Blendest du den unten ein, bitte, jetzt den Namen? Nö. Dann ist das Gespräch an dieser Stelle von meiner Seite aus beendet. Nee, aber... Also Californication ist eine super Serie, super Schauspieler. Ja. Und durchgeknallt zu sein, macht dich richtig platt im Atelier. Mehr als Action-Szenen? Ja, Action-Szenen sind nicht so das ja gut, da es ist für jeden unterschiedlich und so, aber für mich sind Action-Szenen nicht so das Problem. Eher schauspielerisch sehr anspruchsvolle Szenen. Mhm. Oder halt so Rollen, die absolut durchgeknallt sind, die Sätze mitten im Satz pausieren und dann irgendwann weitersprechen oder einen ganz krassen Rhythmuswechsel haben und so und krasse Brüche spielen. Das ist auch vom Mikro unglaublich schwer, macht aber auch sau viel Spaß. Und gerade den Schauspieler zu sehen, wie der von einem Fettnäpfchen ins andere taumelt. Genau so eine Rolle spielt er übrigens jetzt wieder bei... Oliver Cooper heißt er übrigens. Danke, Oliver Cooper, danke. Wunderbar. Jetzt brauchst du noch nicht mehr unten einzublenden. Nee. Und der spielt jetzt auch, oder hat mitgespielt, jetzt kommt, glaube ich, auch eine zweite Staffel, bei Red Oaks, so eine Amazon Prime-Serie. Mhm. Und da spielt der auch wieder so einen Typen. Und ich darf ihn auch widersprechen. Es ist so herrlich, es macht so viel Spaß. Und das ist auch eine Rolle, da hast du dir aber auch alle coolen Sachen rausgepickt, die für die man den Beruf macht. Bei das dem kann man, ich mir vorstellen. Dem man spricht und nachdem man aus dem Atelier kommt und sagt, es ist saugeil, diesen Beruf auszuüben. Ich meine, das geht Benjamin Völz ja auch so, der David Duchovny sprechen darf. Mhm. Ich glaube, der hat riesig Spaß daran. Ja. Aufgrund, ja, ich glaube, wenn man das Dialogbuch liest, dann denkt man schon, jo, kann losgehen, ich bin dabei. Ja, genau. Nee, Livon ist wirklich nochmal, ich weiß, dass ein sehr umstrittener Charakter ist, gerade bei Californication-Fans, aber ich fand ihn witzig, ich fand ihn unterhaltsam. Ich finde die Übersetzung von Californication auch sehr, sehr gut gelungen, auch wenn ein paar Sachen sicherlich schwer zu übersetzen waren. Ich fand's richtig cool. Auch viel eigene Sachen mit eingebracht. Ich erinnere mal an das Casting, was Livon da hatte. Mhm. Wo Hank dann sagt von wegen, ja, wo er dann fragt, ey, wie war ich gut und so. Und Hank dann sagt, ja, also bis auf den Flattermann war es ganz, ganz okay. So, also das stimmt auch einfach die Übersetzung, so dieser Stil. Das wurde sehr, sehr gut beibehalten. Und ja. Californication also, ne, auch wieder ein Tipp für euch da draußen, unbedingt schauen. Wenn ihr auf ein bisschen abgefahrenen Humor steht. Dann habe ich auch nochmal eine Rolle, und zwar Asher aus Hüter der Erinnerung. Das war ja auch eine Hauptrolle. Oh, ja. Mhm. Da hat ja auch der Dominic Monaghan mitgespielt, den du in Gotham gesprochen hast. Ja. Da wurdest du dann auch wieder auf einen anderen Charakter besetzt. Ist auch interessant. Da warst du jetzt eben Asher. Wie war das denn? Das, also die Rolle an sich war ja begleitend, eher unschlüssig, was sie sein soll. Soll sie den Protagonisten unterstützen oder soll sie eben zum größten Feind werden gegen Ende? Von daher war es immer so ein Zwiespalt aus beidem und es musste immer beides mitschwingen. Und ich hoffe, das hat einigermaßen funktioniert. Und solche Filme, so Fantasy-Filme, sind immer cool. Vor allem diese Utopie an sich. Ja, das stimmt. Menschen, das ist auch eine Jugendbuchverfilmung. Ja, Menschen werden jeden Tag durch die Injizierung eines Serums daran gehindert, Farben zu erkennen. Und sie werden unglaublich friedlich und gehorsam. Und dadurch wird halt sichergestellt, dass die Gesellschaft im Frieden und Einvernehmen lebt. Würdest du es auch so beschreiben? Ja, schon. Das ist so die Prämisse, ne, dahinter. Und dass man sich dann doch aus diesen Ketten, die es ja sind, befreien möchte. Beziehungsweise Asher ja spürt, irgendwas stimmt hier nicht. Also. Was natürlich sehr lustig ist, das hat mich jetzt nicht so betroffen, sondern eher die Hauptrollen. Dieser Film ist ja, wenn aus Kopierschutzgründen oder so, da ist ja immer dann Wasserzeichen drüber und oftmals sind auch gerade Kinofilme schwarz-weiß. Ja. Wenn sie nicht sogar komplett nur noch in so kleinen Schnipseln, Ausschnitten oder sonst was bestehen. Und das Coole ist ja, das Hauptding dieses Films ist ja, dass irgendwann aus diesem Schwarz-Weiß Farbe wird. Schade, hatten wir nicht. wir hatten komplett den Film in Schwarz-Weiß. Weil an der Stelle, als die Farbe dann einsetzte, blieb der Film für uns vom Material her schwarz-weiß. Oha. Das ist immer ein bisschen schade. Ja. Aber gut, kannst du nicht ändern. Ich verstehe da auch die Verleihe, dass die da ein bisschen Angst haben, dass ihre Filme schon vorher ins Internet gelangen oder auf irgendwelchen Plattformen dann zum Download zur Verfügung stehen. Das ist schon klar. Da muss man sich ein bisschen gegen schützen. Schade für uns dann im kreativen Bereich. Aber irgendwie kann ich es auch verstehen. Ja, kommen wir mal von deinen Rollen zurück auf so ein paar allgemeine Fragen. Was ist denn für dich persönlich jetzt der Unterschied, nachdem wir über die Rollen gesprochen haben, zwischen realen Filmen, Serien und eben sowas wie Anime? Du hast unterschiedliche Arten von Material, mit dem du arbeitest, dann, wenn du sprichst. Also beim Anime hast du sehr oft, gut, da bildet jetzt zum Beispiel so Sachen wie Ajin oder so eine Ausnahme, aber du hast oft große Emotionen zu bedienen, die auch im Original relativ groß sind. Und ich glaube, wer mal so den Unterschied gesehen hat, von der japanischen zur deutschen Synchronisation, was, glaube ich, sehr viele schon gemacht haben, gerade im Bereich Anime, werden merken, dass diese Emotionen im Original noch viel, viel krasser sind. viel, viel größer gespielt werden. Das funktioniert im Deutschen nicht immer. Und dann ist es auch ein bisschen problematisch, sich komplett auf das Original einzulassen, zumal Japanisch jetzt nicht unbedingt Muttersprache vieler Synchronsprecher ist. Ja, kann ich verstehen. Im Englischen, beziehungsweise in sehr vielen Realfilmen, hast du noch viel mehr Möglichkeiten, was abzunehmen. Vom Spiel des Schauspielers über seine Mimik, seine Gestik, die da noch mitspielt, die dir einfach noch zusätzlich immer wieder ein paar Informationen zur Rolle, zur Gefühlslage und zur Reaktion der jeweiligen Rolle mitgibt. Was es sehr oft einfacher macht. Für mich beispielsweise. Und das Spannende an Anime ist aber, dass du viel mehr den Kopf einsetzen musst, um einem Charakter im Deutschen genau das zu vermitteln oder mitzugeben, was er auch im japanischen Original hat. Denn 1:1 abnehmen ist beim Anime nicht. Und ist schwierig. Es würde sich komisch anhören. Richtig. Und es geht ja schon sehr, sehr meinungsmäßig auseinander. Es gibt auch keine Formel, wie man es am besten machen soll, weil das ist echt immer Szenenprojekt und spielabhängig. Mhm. Wie man eben im Deutschen dann daran geht an so eine Nummer. Welche Synchronsprecher zählst du zu deinen persönlichen Favoriten? Beziehungsweise gibt es vielleicht jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Treffen ist natürlich immer so eine Sache. Den meisten begegnet man auf dem Gang. Richtig, ob man will oder nicht. Nee, Quatsch. Man will ja sich treffen, man freut sich ja. Ja, aber zum Beispiel so die Situation, wenn du, keine Ahnung, als Levon dann auf Benjamin Völz triffst und dann sagst, hey, ich bin so, ne? Wir haben sogar, das passiert ja relativ selten, wir haben sogar zusammen im Atelier aufgenommen. Ach, wirklich? Toll. Das war richtig klasse. Cool. Das finde ich richtig toll. Wir haben sehr viele Szenen zusammen. Da haben wir zusammen, ich bin ein riesen Fan von dem Zusammenaufnehmen, nur mal kurz nochmal abzuschweifen. Ja. Ich finde es total cool, ich bin Generation X mit ein paar anderen noch. Wir waren zum Beispiel auch als Kinder immer geixt. Vor uns war das noch so Generation, weiß ich nicht, Vanja Gehrig, Ozan Ünal, Konrad Bösherz. Die haben alle noch als Kinder oft zusammengesprochen, haben auch als Kinder zusammen noch abgehangen nach dem Arbeiten oder am Wochenende. Das gab's bei uns nicht. Wir waren immer schon als Kinder einzeln aufgenommen. Was total schade ist, weil man gerade im Bereich Synchron schauspielerisch so viel lernt. Also nicht nur im Schauspiel, auch in der Technik, von anderen, von Älteren, von Sprecherlegenden, mit denen du dann im Atelier bist. Klar, es ist für den einen oder anderen unangenehm und für mich war das auch immer so ein bisschen unangenehm, weil man natürlich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel neben einem Benjamin Völz spielt, der haut die weg, die Dinger, das ist unglaublich. Und dann sitzt du daneben und denkst dir, okay, jetzt habe ich wieder einen Fünfzeiler mit 3 Atmern, 4 Zögs drin und 5 und dreimal noch Penis. Richtig, und dreimal Penis noch. So, ja, da fängst du schon an, ein bisschen zu zittern. Aber es ist so schön, du hast immer einen deutschen Anschluss. Du hast also quasi immer deinen Schauspielpartner, deinen Anspielpartner hast du mit im Atelier. Und das ist herrlich. Das gibt's leider nur noch ganz, ganz, ganz selten. Auch weil es heutzutage kaum noch möglich ist. Gerade auch in Zeiten, in denen wirklich viel, viel, viel zu tun ist. Gemeinsam die Synchronschauspieler zu buchen. Ja. Das geht heutzutage kaum noch. Oh, ich stelle mir gerade diese Szene vor, wo Hank dem Levon eine Nutte kauft und dann dieses Vater-Sohn-Gespräch entsteht. Das muss doch richtig genial gewesen sein. Ist es auch. Oh Mann. Cool. Wenn man eben sowas zusammen auch nimmt, sich gemeinsam da beömmelt über diesen Dialog, das macht so unglaublich viel Spaß und es wertet die Arbeit auch nochmal auf. Mhm. Es gibt, da kann jeder seine eigene Meinung zu haben und da haben auch viele ihre Meinung zu. Und es gibt auch viele Kollegen, die sagen, nee, lass mich lieber allein, da bin ich ganz für mich und ich kann mich voll auf die Rolle einstellen. Für mich persönlich, am liebsten würde ich immer zusammen aufnehmen. Mhm. Oder zumindest zu sehr großen Teilen. Wir haben für eine Zeichentrickserie, für Disney, Boyster heißt die, geht um eine halb Mensch, halb Auster Muschel, Oha. Mensch, Mutant. Total lustig für Disney, Disney XD, haben wir zwei der Hauptrollen immer zusammen aufgenommen. Und zwar Sebastian Kluckert und Christian Zeiger zusammen. Und wir hatten so viel Spaß und wir haben nicht länger gebraucht, als wenn wir sie einzeln aufgenommen hätten. Im Gegenteil, es hat alles so geflutscht, jeder hatte immer die Anschlüsse und wir hatten so viel Spaß. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass es gut funktionieren kann. Um mal jetzt auf die Ausgangssituation der Frage zu kommen. Wer sind denn so wirklich Leute, wo du sagst, Mensch, der ist wirklich richtig gut drauf oder? Absoluter Lieblingssprecher. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner böse oder so. Das ist Tobi Müller. Einfach, weil die Kombination aus allem einfach so super ist. Super Schauspieler, Sprecher, super Regisseur. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ihr habt tatsächlich mit Oliver Cooper und Jonah Hill ja auch ein ähnliches Rollenschema dann schon gesprochen. Das stimmt, ja. Sie sind sich ja auch schon ein bisschen ähnlich vom Typ her, mir aufgefallen. Hast dich vielleicht sogar an Tobias Müller orientiert? Wer weiß. Könnte sein, ja, Unbewusst. vielleicht sogar. Ja, unbewusst. Deswegen ist es vielleicht so gut geworden. Okay. Aber es gibt unglaublich viele gute Kollegen. Gut, die nächste Frage wäre damit beantwortet, nämlich, dass du lieber alleine sprichst oder zusammen. Du wusstest, du hast den Fragenkatalog ja schon auswendig gelernt vorher, Richtig, genau. muss man dazu sagen. Deswegen wusstest du jetzt halt schon, was kommt, ne? Absolut. Gab es denn bereits in deiner Synchronkarriere bereits so Erlebnisse, die irgendwie herausgestochen haben, also sowohl positiv als auch negativ? Da war irgendwas anders oder war irgendwas besonders? Naja, also die Aufnahmen für Life of Pi waren schon der Hammer, weil da einfach alles zueinander kam. Erstens dieses, ich flieg mal schnell wieder nach Berlin zurück, um für Life of Pi aufzunehmen, um dann wieder zurück, also wieder nach Belgien zu fliegen, dann da zu drehen und dann wieder anschließend zurückzufliegen. Das war schon krass. Und dann einfach die Aufnahmen an sich für einen krassen Film. Das hat auf jeden Fall einen Eindruck bei mir hinterlassen, der, glaube ich, also ich werde mich noch sehr, sehr lange an diese Aufnahme erinnern. Wie oft hast du den Film mittlerweile gesehen? Oh, ich glaube zweimal, zwei oder dreimal. Also auch definitiv einer deiner Lieblinge. Dann kannst du uns bestimmt sagen, ob du durch deine Arbeit schon mal wirklich, abgesehen von Life of Pi, den einen oder anderen tollen Film oder Serie entdeckt hast, wo du sagst, Mensch, da wäre ich sonst gar nicht drauf gekommen, wenn ich dafür jetzt nicht gesprochen hätte. Und das gefällt Bates mir Motel richtig gut. Bates beispielsweise. Motel? Bates Motel ist zum Beispiel so ein Fall. Ja, wär ich nie drauf gekommen. Aber auch Anime kann man da genauso einbinden. Ich glaube, ich hätte Hamatora nicht geguckt, wenn ich nicht mitgesprochen hätte. Und finde es jetzt nicht das Nonplusultra im Sinne von, das ist der beste Anime, den ich je gesehen habe. Aber ich finde, der ist schon überdurchschnittlich gut und macht Spaß zu gucken. Das wäre auf jeden Fall auch was, was man nennen könnte Ja. oder was ich nennen würde. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Also auch das könnte wieder ein bisschen länger werden jetzt, dieses Ja. Ding. Ich schreibe mit. Bitte, bitte, in Stehung. Wir haben allgemein im Großen und Ganzen einen relativ guten Standard gefunden in Bezug auf Qualität der Synchro. Was merkbar ist, ist schon, dass dieser Druck in Bezug auf Abgabetermine auf die Synchronfirmen immer größer wird und damit auch, weil die das mehr oder weniger eins zu eins an uns weitergeben, auf uns Sprecher oder Regisseure. Wenn du eine Serie machst für Netflix, für Amazon oder kann auch genauso gut für die Primetime von ProSieben, RTL, Sat.1 oder sonst was sein. Wenn die ein Due Date haben im Sinne von, pass mal auf, straight from the States nennen sie es, glaube ich. Ja, klar. Ja. Heute läuft es in den Staaten, morgen kriegst du es auf Auf Deutsch bei Deutsch. uns auf dem Sender. Das ist echt hart und grenzwertig. Denn heutzutage bleibt dann kaum noch Zeit für einen Rohübersetzer, das in Ruhe zu übersetzen, für einen Dialogbuchautor mit vollem Elan und Zeit und Ruhe an ein Projekt zu gehen, für die Aufnahmen entspannt einzuplanen auf der Dispo, wie viele Takes pro Stunde wir machen. Und das ist unglaublich schade, weil ich glaube, sehr oft würde die Qualität einer Synchro deutlich besser werden, wenn man mehr Zeit hätte. Natürlich kann man genauso argumentieren, naja, wenn es denn läuft und die Leute merken nicht, dass es schlecht ist oder beziehungsweise die Leute haben nichts zu bemängeln daran. Gab ja auch mal einen Aufschrei, das war bei Vikings. Da war die Erstsynchro sehr, Ja. sehr, sehr schlecht und sie haben es komplett Ja. nochmal neu synchronisiert. Die haben wirklich nochmal Geld in die Hand genommen als Publisher und gesagt, nee, das war vielleicht nicht unsere beste Entscheidung und ja, mussten dann nochmal Geld in die Gib Hand noch ein nehmen. Beispiel, From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Genauso Dawn als Beispiel, ja. als Serie, genau so ein Ding. Und das ist lustig, weil in der alten Netflix-Synchro bei From Dusk Till Dawn, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, kannst du echt eins zu eins switchen. Vom Englischen ins Deutsche. Es ist eins zu eins roh übersetzt. Das ist aber in dem Falle eine Sache des Budgets. Wenn du ein Ja. vernünftiges Budget für eine Produktion hast und mit einem künstlerischen Gedanken daran gehst, dann setzt du da Leute dran, die es drauf haben. Und nicht Leute, die es nebenbei noch irgendwie so machen. Wenn man ein Projekt annimmt und von vornherein weiß, okay, wir müssen Abstriche machen, warum nehme ich es dann an als Synchronfirma? Warum, stell dir mal vor, es gibt ganz viele kleine Synchronstudios, auch gerade in Berlin. Da gibt es an jeder Ecke jetzt ein Synchronstudio, fast gefühlt. So kommt es einem zumindest vor. Viele, viele kleine Synchronstudios, die dann so ein, zwei Mann-Betriebe sind und die sich so in dem Bereich mal versuchen wollen. Die nehmen dann ein Projekt an, sei es jetzt, keine Ahnung, irgendein Anime oder irgendeine Serienproduktion, Comedy für einen Streamingdienst oder irgendwas. Die nehmen es dann an und sind von vornherein in der Kalkulation so in den Miesen, dass sie gar nicht mit einem Cutter arbeiten können im Atelier, mit einem vernünftigen Autor arbeiten können im Atelier, mit einem Regisseur arbeiten können im Atelier, geschweige denn normale Preise zahlen können, Gagen zahlen können für Synchronschauspieler. Dann ist an dem Punkt schon der Grundstein gelegt für eine schlechte Synchro. Und es gibt regelmäßig diese Fälle, dass Firmen irgendwas annehmen, zu irgendeinem Preis, zu irgendeiner Vergütung, die meilenweit weg ist von dem, was für eine Synchronisation angebracht wäre, um da überhaupt was Vernünftiges bei rauskommen lassen zu können. Es ist krass. Du hast das Gefühl, das geht eher in die Richtung immer günstiger. Naja, nee, auf Dauer kommt es immer wieder zurück, weil gerade wer versucht, immer synchron neu zu erfinden, beispielsweise durch wir arbeiten ohne Cutter im Atelier, Tonmeister und Regie, das macht es doch eine Probe, das kann doch einer machen hinten. Das sind so Gedanken, ja super. Oder ja komm, lass uns doch 60 Takes die Stunde machen. Gibt's alles. Versuchen sie immer wieder, aber die fliegen immer wieder auf die Schnauze. Weil es nicht funktioniert, weil es hat schon einen Grund, warum nach bestimmten Standards im Synchronbereich gearbeitet wird. Und von daher kommen wir immer wieder zurück, aber jedes Mal entsteht ein Negativbeispiel für eine Synchronisation. Ja. Und das ist eben das Doofe, weil jedes Mal entsteht ein Beispiel dafür, dass die deutsche Synchronisation schlecht ist. Jedes Mal gibt es einen, der die Gesamtqualität aller deutschen Synchronisationen runterzieht. Und das finde ich doof und das macht mich sauer. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Weißt du ja schon. Was hältst du von Aussagen wie die Synchronisation ist schlecht und der Originalton ist sowieso immer besser? Gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf? Jeder soll das gucken, was er möchte. Und wenn man lieber einen Originalton guckt, dann ist es doch voll in Ordnung und ist doch voll okay. Dann immer diese Kommentare, ja, ich gucke mir für Serien nur im Original an. Das gibt es ja dann auch immer, weiß ich nicht, dann sitzt man irgendwo auf einer Party und dann kommen Leute an und sagen, ja, was machst denn du beruflich? Ich sage, ich bin Synchronsprecher. Ah, ja. Ja, weißt du, ich gucke ja immer nur im Originalton, weil das ist mehr, also ich finde, da geht viel zu viel verloren im Deutschen. Dann sage ich Diese, dann. das ist ja auch so eine Grundfrage. Darf man als, ich sag mal dann Cineast auch eine Synchronfassung gucken? Natürlich. Klar, Es ist absolut. absolut, es ist derselbe Film. Es ist, ne, es ist für mich, also ich finde, man sollte es auf jeden Fall machen und man kann, ja, man kann sich ja auch mal abwechseln. Man kann ja sagen, so, den gucke ich mal im O-Ton und so, ne? Aber immer dieses, ich gucke im O-Ton und deswegen habe ich mehr Ahnung als du. Ich hab mehr von der Serie. Ich hab mehr von allem, so. Ich finde es zum Beispiel, dass ich das im Deutschen einfach auch dadurch, dass es neu abgemischt ist und so, noch wesentlich klarer anhört, als wenn man halt das so direkt halt aus dem Film hat. Letztlich kann man nur sagen, lass doch jeden gucken, was er will. Und wenn es auf Deutsch ist, auf Japanisch, auf Französisch, meinetwegen auf Holländisch sein Anime gucken oder seine Serie gucken, ist doch völlig legitim. Es ist doch, aber dieses ständige Hin und Her und was ist das Wahre und was soll man sich geben und was nicht und wer guckt jetzt den besseren Film, ist doch völlig egal. Weil am Ende guckt jeder das, was er gucken möchte. Und das ist kein Sport, eine Serie zu gucken. Es ist kein Wettbewerb. Es gibt nicht jedes Jahr den Wettbewerb der besten Seriengucker Europas oder Deutschlands. Das ist völlig egal. Es ist immer noch ein Unterhaltungsmedium und ich entscheide als Zuschauer, wie ich sehen möchte. Das werde ich als Zitat nehmen. Bitte. Seriengucken ist kein Sport. Alle Couch-Potatoes schreien auf. Ja. Nein, aber es ist doch wirklich, es ist völlig Schnurz, Piep, egal. Jeder soll es gucken, wie er es möchte. Und ich gucke Serien synchronisiert und ich gucke sie auf Englisch. Und ich habe Spaß an beidem. Und es gibt Beispiele. Das hat man auch leider gerade, im Anime-Bereich hat man da leider so das Negativbeispiel, ne, dass man sich, keine Ahnung, auf einer Convention mit Leuten unterhält und dann, ja, und die Serie, ja, habe ich ja im O-Ton geguckt. Du nicht? Nee, kann man sich nicht geben. Eben. Du bist ja gar kein richtiger Anime-Fan. Das ist immer tolle so. Sprüche. Nee, Leute, ihr seid keine Fans, wenn ihr nicht akzeptieren könnt, dass es zwei Fassungen gibt oder mehrere Fassungen. Natürlich. Und Leute, jeder steckt da Energie rein, Herzblut und eben auch eine Menge Arbeit. Und ich finde das halt so ziemlich schade, wenn solche Sachen so verurteilt werden. Absolut. Ja, so, wo waren wir? Okay. Ich weiß es nicht, ich war gerade so voll im multilingualen E-Sports-Serienguckbereich. Vielleicht führen wir ja den Sport ein. Ja. Es heißt ja auch nicht umsonst Serienmarathon, ne? Ja, guck mal, ja, da könnte man vielleicht ansetzen. Ja, da könnte man ansetzen. Aber man kann nur gewinnen, wenn man sich Animes in allen 5, 7, 9, 10, 12, 14 Sprachen, die jemals erschienen sind, angeguckt hat. Und fließend mitsprechen kann. Ja. Das wäre mir eine Goldmedaille wert. Was hältst du denn davon, dass oftmals statt professionellen Sprechern Prominente vors Mikrofon geholt werden, um zum Beispiel das Marketing für einen Film zu pushen? In jüngsten Fällen waren ja auch oft YouTuber mal als Synchronsprecher tätig. Im Dialogbuch würde jetzt stehen: Anatma, Seufzer, Zög, Anatma. Ja, ich kann verstehen, was dahinter steckt. Es zieht Leute, wenn Schauspieler, bekannte Moderatoren oder sonst wer in einem krassen Kinofilm mitsprechen, in einem Animationsfilm mitsprechen. Aber es ist gut. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Es gibt super Beispiele dafür, dass das toll funktioniert. Otto Waalkes ist toll als Sid aus Ice Age. Genauso wie ein Harpe Kerkeling als Panda in Kung Fu Panda. Das steht ja völlig außer Frage. Das sind aber Schauspieler. Oder zumindest sehr bühnenerfahrene und schauspielerisch begabte Kollegen. Wie siehst du das zum Beispiel bei diesem Angry Birds Film? Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle? Ja, Christoph Maria Herbst ist ein toller Schauspieler. Ich finde ihn stimmlich nicht draufpassend auf den Hauptcharakter. Aber das ist eine persönliche Sache. Eine persönliche Meinung. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie er die Rolle schauspielerisch erfüllt hat. Es ging mir jetzt um die Stimmfarbe. Hat mir nicht so drauf gefallen. Zumindest im Trailer gesehen habe ich nicht. Aber kommt es ja noch nicht raus, ne? Was ich bloß doof finde, ist, wenn es anfängt mit Günther Jauch als Zebra im Rennstall ist das Zebra los oder wie dieser Film hieß. Oh, das habe ich auch noch nicht gehört. Oder auf Teufel komm raus, Matthias Schweighöfer in jedem zweiten Animationsfilm in der Hauptrolle sprechen zu lassen. Irgendwann ist das Thema auch ausgelutscht. Und richtig nervig finde ich's, wenn Schauspieler oder wenn Promis allgemein, die in Interviews negativ sich äußern über die deutsche Synchronwelt, plötzlich vorm Mikro stehen und sich freuen, lächelnd in die Kamera für das Faking-Off reinlächeln, ja, und sagen, wie toll das doch ist zu synchronisieren. Das nervt mich richtig. Rage Mode on. Aber sowas von. Na, den habe ich ja noch on von dem Thema, das ja. Guckt lieber. Stimmt. Aber ja, wenn ich ihn abschalten soll, sag mal Bescheid. Nee. Wie gesagt, ich kann das durchaus verstehen. Es gibt super, super Schauspielkollegen, die ganz toll im Synchron sind und super spielen können, ihre Rollen toll erfüllen können. Da finde ich die Kombi sogar sehr, sehr gut, wenn man als Verleih sich dafür entscheidet, mit Promis zu arbeiten, um den Verkauf der Tickets oder für den DVD- oder Blu-ray-Vermarktungserfolg den groß zu pushen. Aber an sich, auf Teufel komm raus, jede blöde Rolle, sei sie noch so klein, mit irgendeinem Schauspieler oder nee, Moderator oder Person des öffentlichen Lebens, heißt das, glaube ich, bei Facebook, oder auch YouTuber zu besetzen, nur um nochmal 1000 Leute mehr ins Kino zu holen, verstehe ich nicht. Vielleicht kann es mir irgendwann mal irgendwer groß erklären und dann sage ich, ah, deswegen. Aber im Moment sehe ich diesen positiven Faktor, das bis in die kleinste Rolle mit Promis zu besetzen, nicht. Ich glaube, dass der Publisher gibt ja auch für diese Rollen mehr Geld aus, nimmt ja mehr Geld in die Hand. Ja, und wenn du dir vorstellst... Halt, ne, weil man dann halt auch den Werbeeffekt gleich mitkauft, mitbezahlt. Ja, wenn du dir vorstellst, dass du eine super Synchro haben könntest, die für in einigen Fällen, bei der die Synchronisation preislich günstiger ist als das Catering beim Premierenabend. Schönes Beispiel. Weißt du, dann ja, aber gut, dann lass es halt vier Promis, die vier Hauptrollen sprechen. Und schmeiß richtig viel Geld raus. Die müssen das dann aber auch wieder einbringen. Kommen wir von einem ernsten Thema mal eher zu was Lockerem. Und der einfachen Frage, war dir schon mal irgendwas so richtig peinlich beim Sprechen? Na, es gibt Tage, da läuft's einfach nicht. Kommst ins Atelier, 9 Uhr, hast dich vorher noch ein bisschen eingesprochen, hat nicht funktioniert, du hängst irgendwie, hast die Stimme hängt durch. Gehabt. Hast genau keinen Knoppers gehabt. Es gibt natürlich auch andere Schokoladenriegel. Ich weiß ja nicht, willst du das irgendwann mal auf einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, Radiosender irgendwie laufen lassen? Dann können wir das Knoppers nicht sagen. Piepsen wir raus. Richtig, genau. Also es gibt auch andere Schokoriegel. Nee, dann läuft es halt nicht. Dann hängt man durch. Man kriegt die Rolle nicht. Das ist ärgerlich. Und ein bisschen denkt man sich auch, scheiße, ist das peinlich. Wir hängen irgendwie schon wie die Glocken, irgendwie kriege ich die Rolle nicht gegriffen. Klar, das ärgert einen. Und peinlich ist es auch irgendwie so ein bisschen. Oder es ist einem unangenehm zumindest, weil man die Produktion ins Hängen bringt. Oder ja, das ist es so. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt oder so auf der Straße? Anhand meiner Stimme noch nicht. Bisher, glaube ich. Nö, an der Stimme noch nicht. Durchs Drehen, ja. Dadurch, dass ich ja in diesen Kinderserien mitgedreht habe, gab es schon mal so ein paar Kinder oder so diese typische Beste-Freundinnen-Konstellation dann in der S-Bahn, die mir dann gegenüber sitzen und dann fangen sie plötzlich an zu tuscheln. Ach so. Das ist doch der hier von Schloss Einstein. Sagt die eine und dann sagt die andere, nee. Der wird doch niemals S-Bahn fahren. Doch, das ist der. Komm, wir sprechen ihn an. Nein, bist du verrückt, den kann man doch nicht ansprechen. Und so. Und die denken dann immer, das Lustige ist ja, die denken dann ja in dem Moment, man hört das nicht. Weil man als Star das dann nicht hört. Und das ist dann sehr lustig, weil man natürlich alles mitkriegt. Und diese Konstellation immer. Es sind meistens immer zwei beste Freundinnen, die dann darüber quatschen und diskutieren. Und wie lang so eine Diskussion gehen kann, über 20 Minuten und dann immer dieses heimliche Gucken oder dann das Smartphone so ganz vorsichtig rausholen, dann so tun, als würde man irgendwas Wichtiges am Smartphone zu tun haben und dann heimlich ein Foto machen. Ist sehr amüsant. Könntest du dir vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Einen ganz anderen. Ganz anders. Fern weg vom Schauspiel oder irgendwie so in die Richtung. Genau. Ich hatte in der Tat kurz mal das Ziel, Pilot zu werden. Verkehrspilot. Das wäre auch ganz interessant geworden, weil ich auch als Kind schon immer Luftfahrt begeistert war und immer zu Hause Microsoft Flight Simulator. Ach ehrlich, es gibt Leute, die Simulatoren spielen? Ja, ich spiele gerne Simulatoren. Echt? Mal abgesehen davon, ja. Auf den Goat-Simulator und... Na gut, ja, der ist, ja... Den Landwirtschaftssimulator. Ah, schön, diese, ja, wie heißt die Firma? Ascaron? Nee, wie heißt Kannst die? Kannst du dann schön mit dem Trecker rumfahren. Ein so ein Simulator nach dem anderen. Flughafen-Löschfahrzeug-Simulator ja, genau. 2016. Oder, ja, dieser Landwirtschaftssimulator. Nee, sowas nicht. Aber Flugsimulator fand ich als Kind immer geil. War irgendwie, hat mich das voll gereizt. Und das wäre auf jeden Fall noch eine Option gewesen. Da habe ich irgendwann auch mal angefangen zu studieren. Hattest du noch schon richtige Erfahrungen, tiefergehende in dem Bereich? Nee, also nicht mit Luftfahrt, aber dann mit dem Studium hätte ich was mit Medienmanagement, mit Fachrichtung Musik gemacht. Aber das habe ich dann Gott sei Dank auch gleich wieder abgebrochen. Gott sei Dank, weil du jetzt beim Synchron bist, oder? Ja, weil auch da mein Herz liegt beim Synchron und beim Schauspiel. Und ich mir, glaube ich, nicht vorstellen könnte, einen Beruf auszuüben, der den ganzen Tag eigentlich quasi am Schreibtisch ist. Was für viele sicherlich ein ganz toller Beruf ist und so. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Es ist nur einfach gar nicht meine Welt. Ich brauche irgendwie Abwechslung und jedes Mal eine neue Herausforderung. Und das habe ich im Synchron oder im Schauspiel allgemein gefunden. Was machst du denn dann neben deinem Beruf am liebsten, Patrick? Ich habe eine PlayStation. Das war's? Jetzt habe ich mich bekannt, ne, zu einer Plattform. Und Schleichwerbung. Es gibt noch Xbox, es gibt noch die Wii U. Ich bin aber bei der PlayStation hängen geblieben. Ich spiele sehr gerne aber auch ältere Spiele auf dem N64 oder SNES. Hat es mir sehr angetan. Ich hatte irgendwann vor 2-3 Jahren mal diesen Kick bekommen, mir unbedingt ganz viele alte Spiele kaufen zu müssen. Ist erstmal was Gutes. Das ist, ja, na klar. Und aber auch abseits der Klassiker, die man dann so als Kind gespielt hat, weiß ich nicht, Mario Kart, Super Mario 64, Pilotwings, wo wir wieder beim Thema Luftfahrt wären und Pilot werden. Pilotwings war ein sehr schönes Spiel fürs N64. Star Fox. Und fürs Star Fox, na klar. Die Liste ist, glaube ich. Ich meine, früher waren ja sogar die Spiele- bzw. Filmversoftungen andersrum. Die waren ja früher sogar gut, wenn man sich erinnert, so Harry Potter auf der PlayStation 1. Ja. Oder Spider-Man. Die haben zwar das Rad nicht neu erfunden, aber es war immer ganz cool. Es waren immer gute Spiele und das ist heute ja leider nicht mehr so. Ja, weil du jetzt nicht, also damals konntest du halt nicht noch nachträglich patchen, ne? Nee. Heutzutage The Division, erst läuft alles ganz gut und dann brechen die Server zusammen oder es gibt lauter Glitches und jeder holt sich da einen Vorteil und alle heulen, weil es nicht mehr fair ist und solche Nummern. Früher musste einfach ein Spiel fertig sein und zwar bevor es auf den Markt geschmissen wird. Das gibt's heutzutage auch kaum noch, oder? Also es ist zumindest sehr, sehr selten, ne? Es wird halt viel gepatcht. Es ist halt sogar so, dass einige schon vorab DLCs fertig haben und dann, nochmal Kasse zu machen. Also da muss man schon sagen, da war die alte, gute Gamerzeit doch besser. Viel besser. Also du machst Synchronsprechen und zocken. Und zocken. Ja, sonst das, was ein normaler Mensch auch macht in der Freizeit. Mal runterkommen. Runterkommen meinst du aus dem Flugzeug springen? Fallschirm. Ja, lustigerweise ja. Neulich gemacht mit Osan Ünal, aus dem Flugzeug gesprungen. Was war herrlich. Ist ein unglaublich geiles Gefühl. Nicht mit Achterbahn zu vergleichen. Einfach tausendmal geiler. In der Luft zu schweben, also Also die Luft hat es dir angetan, der Himmel. Ja, das sowieso, ja. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Es ist sauschwer. Erstmal herzlichen Glückwunsch demjenigen, der diesen Entschluss gefasst hat, weil wenn es klappt, ist es, glaube ich, einer der geilsten Berufe, die man ausüben kann. Es ist aber ziemlich schwer. Die Branche ist, obwohl wir jetzt gerade einen ganz schönen Boom haben, relativ klein. Es kommen sehr, sehr viele Schauspielabsolventen von Schauspielschulen, die sich bewerben, die Wochen, Monate, wenn nicht Jahre Klinken putzen müssen, um da mal einen Kontakt herzustellen, beziehungsweise mal so eine erste Ensemble-Rolle zu haben. Daher ist es schon wichtig, mit Schauspiel irgendwas zu tun zu haben. Weil es ist halt nicht nur Sprechen, es ist auch Spielen, Abnehmen vom Original. Man hat sehr, sehr, sehr große Vorteile, wenn man vorher eine Schauspielausbildung gemacht hat oder als Kind in der Theater-AG viel war oder sich für Schauspiel interessiert, selber vielleicht Kurzfilme dreht oder Kinderdarsteller in Filmen oder Serien war. Da hat man einen krassen Vorteil auf jeden Fall. Das Problem ist, wenn man komplett quer einsteigen will, ohne vorher groß schauspielerische Erfahrung zu haben, ist es relativ schwer, weil das natürlich gleich dann mit, hat noch nicht viel Erfahrung, ist noch nicht sicher, ob man den besetzen kann auf eine Rolle. Das schwingt dann immer gleich mit und steht einem dann natürlich im Weg. Ansonsten, wenn man Spaß am Schauspiel hat und sich vielleicht auch dann coachen lässt ein bisschen, also es geht jetzt gar nicht mal ums Mikrofon sprechen, sondern ums Schauspiel allgemein, dann braucht man auf jeden Fall ein gutes Demoband, also gute Stimmenproben, die man dann abgeben kann. Dann heißt es eigentlich nur immer mal wieder anklopfen, vorbeigehen bei den Aufnahmeleitern und hartnäckig bleiben. Und das kann eine sehr, sehr, sehr lange Durststrecke dann geben. Aber es kann dann auch sehr gut funktionieren. Wovon ich abraten würde, ist das, was die ganzen, weiß ich nicht, da gibt es von der, ich glaube, sie heißt Deutsche Pop, ich weiß es aber nicht ganz genau, so Ausbildung zum Synchronsprecher. Das ist sehr lustig. Da gab es mal ich weiß nicht, kennst du Asynchron? Das ist so ein Videomagazin. Kenne ich, auf Massengeschmack ist das. Genau. Und die haben da, glaube ich, auch mal ein Interview gehabt mit einem, der Geschäftsführer oder so, weiß ich jetzt nicht genau, wer das war, müsste ich lügen. Der meinte, ja, in Deutschland ist es sehr schwer, Synchronsprecher zu werden. Viele Synchronsprecher können davon nicht leben. Es gibt vielleicht 200 in Deutschland, die von diesem Beruf leben können. Und 200 ist deutlich zu wenig. Also das zeigt so ein bisschen, wer so Ahnung von dem Bereich, von der Branche hat. Und ich würde mal, meine Meinung würde ich mal sagen, derjenige, der da diese Deutsche Pop oder wie die heißt, führt, hat eher weniger Ahnung von der Branche, will aber, keine Ahnung, Kurse anbieten mit 20 Leuten, die dann mal so reingeführt werden. Und dann ist es ja so ein Modulaufbaukurs, keine Ahnung, fängst du an, machst du erst normalen Mikrofon sprechen, kannst du dich als Nachrichtensprecher und dann Synchronsprecher ausbilden lassen. Das funktioniert nicht. Das zieht auch auf keiner Vita. Zumindest nicht bei den Aufnahmeleitern, mit denen ich mal darüber gesprochen habe. Das hilft einem nicht weiter. Das ist im Endeffekt Geldverschwendung. Also wenn man da wirklich Interesse hat und dranbleiben will, dann auf jeden Fall im Schauspiel sich ein Coaching holen oder sogar eine Schauspielausbildung machen. Muss jetzt nicht auf Teufel komm raus so eine staatliche sein, aber eine private, eine gute private würde da auch viel helfen. Oder, ganz großer Vorteil, das ist ja das mein Weg ja gewesen, als Kind halt anfangen. So mit 9, 10, 11 Jahren kann man unglaublich viel noch an Handwerk und Schauspiel lernen, dass man den Weg zumindest als weitergehend hauptberuflicher Schauspieler bzw. Synchronsprecher noch, dass man den einschlagen kann. Aber so ganz quer und dann einfach nach dem Motto, ja, ich will das jetzt auch mal machen, ich probiere das einfach. So direkt dieser Versuch, das wird in die Hose gehen. Vorteil ist natürlich, wenn man in einer Synchronstadt wohnt, also Berlin voran natürlich, München oder Hamburg oder Köln, Oder Offenbach. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da hat man natürlich einen Vorteil, weil man in der Nähe der Firmen wohnt. Man kann jetzt nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, in Leipzig wohnen und dann immer pendeln nach Berlin, um mal dann für eine Stunde oder eine halbe Stunde da eine kleine Rolle zu sprechen. Das ist dann sehr kostenintensiv und lohnt sich dann nicht. Wenn man nebenbei noch was anderes beruflich ausübt und das dann vertreten kann, dass es eben so eine Art Luxus ist, sich das zu leisten, dass man eigentlich Minus mit dem Synchronsprechen einfährt, aber man macht es aus Leidenschaft und weil man auch überlegt, vielleicht das dann später komplett hauptberuflich zu machen, dann geht das mal so übergangsweise, aber man muss sich schon eigentlich dann darauf einstellen, auch in einer Synchronstadt zu leben. Es gibt immer, auch zu dem, was ich gesagt habe, es gibt immer Gegenbeispiele, aber diese Ausbildung zum Synchronsprecher ist mir zumindest niemand bekannt, der da dauerhaft und auch mit Zukunft in der Synchronbranche gelandet ist. Also auch eine Warnung für euch da draußen dann? Sicherlich, wenn ihr Interesse ja, das ist, man muss selber wissen, was man jetzt mit der Info anfängt. Ich meine, die bieten ja auch so Tag der offenen Tür an, das kann man sich ja auch mal angucken. Aber ich kann nur sagen, wie ich das empfinde, beziehungsweise wie das... was ich für ein Gefühl habe in Bezug auf diese Synchronsprecherausbildung. Und ich würde davon abraten. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Es ist saugeil, dass es doch sehr, sehr viele Menschen gibt, die unsere Arbeit zu schätzen wissen. Gerade auch in Zeiten, in denen vielleicht von den Verleihen oder den Sendern her manchmal so ein paar doofe Geschichten passieren, in denen dann Sprecher einfach umbesetzt werden, weil sie krank werden oder sonst irgendwas, ist es schön zu wissen, dass es eine Fanbase gibt, die sich einsetzt, zum Beispiel jetzt auch wieder in dem Akte X-Fall, ja. Die da eine Online-Petition startet. Das ist sehr, sehr cool. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass gerade so die Anime-Fanbase auch sehr genau ist, was Synchronisation anbelangt. Denn das ist eigentlich das, was uns antreiben sollte. Kritik ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Und negative Kritik auch. Und wenn eben eine Synchro verhauen ist, dann sollte es dann auch einen Aufschrei dazu geben. Weil nur so kann sich die Qualität der Synchro halten bzw. verbessern. Wenn jetzt die Verleihe, Synchronstudios, Regisseure merken, dass der deutsche Fernsehzuschauer oder Online-Streaming-Dienst-Zuschauer alles schluckt, ohne zu meckern, ohne dass er negatives Feedback zu einer Synchro gibt, dann wird die Qualität mit der Zeit immer weiter nachlassen. Und dann entstehen so Sachen wie die erste Version zum Beispiel von Vikings oder von From Dusk Till Dawn als Serie, dann kommen immer mehr dieser schlechten Synchros, weil man denkt, ach ja, mit dem deutschen Publikum kann man es ja machen, weil ja es anscheinend keinen stört. Aber solange es immer noch eine Fanbase gibt, die eine gute Synchronisation zu schätzen weiß und aber auch sachlich Kritik äußern kann zu einer Sprecherleistung, schauspielerischen Leistung, zu der Synchro, zu der Mischung, im Allgemeinen allem Möglichen, was so die Synchronisation alles betrifft, macht es, schreibt zu dem Thema, kritisiert positiv, negativ Synchronisation. Nur das ist, was qualitativ den Standard hochhalten kann. Einfach sagen, ey, das ist scheiße, hilft ja keinem weiter. Oder ey, das ist saugut. Also es ist halt immer cool, wenn man dann auch eine Begründung kriegt, wieso eigentlich. Na klar. Damit man dann zumindest, ja. Also es gab ja auch schon diverse Aufschreie, die dann auch, ja, sehr die Schattenseiten auch gezeigt haben von solchen Aufschreien. Und deswegen ist es halt, wie ich finde, immer wichtig, wie man es argumentiert, um überhaupt auch ernst genommen zu werden. Eben, also auch vor allem persönlich beleidigend zu werden. Hilft ja sowieso nicht weiter. Nichts. Nein, bringt nichts. Davon hat keiner was. Das ist nur provozierend für die anderen, die dann quasi diesen Kommentar lesen und dann darauf einsteigen müssen. Das ist vergoldete Zeit, verschwendete Lebenszeit. Da kann man noch eine ganze Folge Anime gucken. Und muss sich nicht irgendwie auf Facebook oder Twitter streiten. Ansonsten, ich find's cool, dass ihr euch sehr interessiert für Synchronisation und bleibt da dran, weil für euch machen wir das ja auch. Das ist so ein schönes Abschlussstatement von dir, Patrick. Danke. Ja, damit war es das leider auch schon für diese Ausgabe. Ich danke dir, dass du dabei warst, dass du Zeit gefunden hast. Ich danke dir, Tom. Und ich hoffe natürlich, dass euch da draußen auch dieses Interview zugesagt hat. Wenn ja, dann lasst mir natürlich eine positive Bewertung da, als auch viele, viele Kommentare. Der Patrick wird das sicherlich auch mal drüber lesen. Gehe ich zumindest sicher, stark von aus. Na sicher. Und wenn negative Bewertungen auch machen, aber nur dann mit auch ausgeschriebener Kritik. Genau. Nur dann. Ja. Nur dann. Dann macht's gut. Bis zur nächsten Ausgabe und tschüss. Tschüss.